Langsam erstickst die Sorgen im Keim. Der Wecker klingelt belanglos, schmeißt dein Kissen total genervt. Drehst dich um und denkst an morgen, dass alles anders, alles anders wird. Bis der Atem stoppt und dein Kopf platzt. Du hast das Fernsehprogramm. Der Plan hat nicht funktioniert, es liegt nicht wirklich reibungslos. Eigentlich klappte gar nichts, versetz dich in Seelentrost. Prima Wetter, nur ein bisschen hell. Schneemann bauen wäre auch nicht gut. Kalt sind schon die Gedanken und auf Herz.